Er sagte: Sie folgen mir doch auf der Spur, und ich bin zu dir geeilt, mein Herr, damit du mit mir zufrieden seist.